Medea von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Jason, Medea, zwei Söhne derselben, Aigeus, König von Athen, Kreon, König von Korinth, Medeas Amme, der Führer von Medeas Kindern, ein Bote, der Chor, Frauen von Korinth. Der Schauplatz ist ein Vorhof von Medeas Palaste in Korinth. Medeas Amme, das durch die simple Garten nie das Flügelschiff Argo gedrungen wäre zu der Kolcher Reich, noch auf den Jochen Pelions die Fichte je gefällt und je gerudert von Hellenenlands erkornen Männern, welche Pelias gesandt, das goldne Vlies zu holen. Nie entschiffte dann Medea, meine Herrin, Geniokia, dem Jason weihend, unbegrenzter Liebe trieb. Nie riet sie auch den Peliaden Vatermord und wohnte nie im Lande der Korinthier mit Ehegemahl und Kindern. Zwar willkommene Flüchtlingin diesen Bürgern, welche sie erkor und an der Seite stehend eine Helferin dem Jason stets. Das allerhöchste Erdenglück, wann mit dem Mann einträchtig stimmt des Weibes Sinn. Feindselig ist nun alles, auch das Teuerste, denn seine eigenen Kinder und die Gattin hat Jason verraten und das königliche Bett der Tochter Kreons, welche herrscht im Land, erwählt. Medea, die verschmähte, unglückselige, klagt laut die Eide, ruft der Rechten heiligste Versicherung auf und fordert von den himmlischen Zeugnis, wie ihr von Jason jetzt vergolten sei. Seit sie von ihrem Gatten solch Unrecht erlitt, von Schmerz betäubt und ohne Speise liegt sie da und schmachtet jeden neuen Tag in Tränen hin, das Auge nicht aufschlagend und zur Erde stets gekehrt das Antlitz. Wie ein Fels und Meeresflut hört sie der Freunde tröstende Vermahnung an und selten nur den schwanenweißen Hals gewandt, beklagt sie still den Vater und ihr heimisch Volk, das sie verratend fremden Ufern zugeflohen mit diesem Mann, der jetzo sie schmachvoll verstößt. Erkannt an ihrem Unfall hat das arme Weib, wie glücklich ist, wer seine Heimat nie verließ. Der Kinderanblick selber ist ihr nun verhasst. Ich fürchte, dass sie etwas Schreckliches beschließt, denn ihre Art ist heftig und Unrecht erträgt sie nicht. O nein, ich kenne sie, mir ahnt es schon. Sie schleicht im Palast heimlich an das Ehebett und ihre Brust durchbohret sie mit scharfem Stahl. Vielleicht auch wirkt sie König hin und Bräutigam und zieht noch größer Unheil auf ihr Haupt herab. Wild ist sie, und nicht leicht wird, wer ihren Hass zu reizen wagte, wider sich ihr Meister sein. Doch von der Rennbahn kommen ja hier schon zurück die Kinder alles Leidens, das die Mutter drückt, uneingedenk. Die Jugend liebt den Kummer nicht. Ein Greis tritt mit den Kindern auf. O du, der Tochter Aetes, alte Dienerin, was stehst du einsam vor dem Palast und beklagst in trüben Selbstgesprächen unser Ungemach? Wie, auch von dir verlassen, will Medea sein? Die Amme, Greis, der du führest Jasons wachsendes Geschlecht, es trifft den gutgesinnten Diener seines Herrn Unfall wie eigne Leiden und ergreift sein Herz. Mich wenigstens hat also übermannt der Gram, dass ich mich sehnt, hinauszueilen und der Pein mit Deens Erd und Himmel anzuklagen. Der Greis. So lässt nicht ab zu jammern die Unselige. Die Amme, wie kannst du fragen, ihre Not begann ja kaum. Der Greis, die Törin, wenn dem Sklaven so zu reden ziemt, sie weiß ihr neues Missgeschick also noch nicht. Die Amme, was ist es denn, o Alter, sprich, was zauderst du? Der Greis, nichts ist es, auch mein vorig Wort wünscht ich zurück. Die Amme, bei deinem Bad verhehle der Mitsklavin nichts, verschweigen werd ich alles, wenn es des bedarf. Der Greis, wohl, einen hört ich sagen, er bemerkte mich nicht, stehend an dem Orte, wo zum Würfelspiel die Alten lagern, an Peirenes hehrem Quell. Die Kinder will samt ihrer Mutter aus der Stadt vertreiben, der im Lande der Korinther herrscht, Kreon. Ob diese Rede wahr gesprochen, ich weiß es nicht und wünsche, dass es anders sei. Die Amme, wie? Solches ließ sein Vater über seine Söhne ergehen, ob er der Mutter auch erzürnet ist? Der Greis, es dauert alte Freundschaft in der neuen nicht, auch er ist jetzo diesem Haus unhold gesinnt. Die Amme, so müssen wir verderben, wenn man neues Leid schon häuft, bevor noch altes ausgeduldet ist. Der Greis, Weib, merke, dies zu melden der Gebieterin, ist noch nicht Zeit, verschweige, was ich dir gesagt. Die Amme, o Kinder, hört ihr, welchen Sinn der Vater trägt? Unglück ihm wünschen, meinem Herrn, das will ich nicht, doch zeigt er sich unedel seinen Freunden hier. Der Greis, wer tat es nimmer, jetzo erst erkennest du, sich liebe mehr denn andere jeder Sterbliche. Und mancher ist doch bieder, mancher sucht Gewinn. Die liebt um seine neue Braut der Vater nicht. Die Amme, gehet, es ist Zeit, o Kinder, in das Haus hinein, du aber, Greis, verbirg sie in die Einsamkeit und der betrübten Mutter, nähere sie nicht, denn Wut entflammt, ich sah es, ruhte jüngst ihr Blick auf ihnen, unheilbrütend, nicht vorüber zieht der Sturm, ich weiß es, eh er wen hinschmetterte, wenn nur ihr Zorn auf Feinde, nicht auf Freunde fällt. Medea, drinnen im Palast, o ich unglückliches, unseliges Weib, wehe mir, möcht alles vollbracht sein. Die Amme, das ist, was ich sagt, o ihr Kinder, empört ist der Mutter Gemüt und empört ihr Zorn, eilet geschwind fort ihr Geliebten ins Haus und begegnet dem Blick der Ergrimmeten nicht, nein, nahet ihr nicht, meidet die Wildheit und die grause Natur des unbeugsamen Sinns auf, eilet hinein, so geschwind ihr könnt. Ich erriet sie sogleich, erst schwand es hinweg, der Betrübnisgewölk, doch mit erneueter Wut flammet es bald. Wie endigen wird der so hochzürnende, unversöhnbare Geist von des Unglücks Bissen gepeinigt? Medea drinnen. Ach, ach, ich erlitt, o ich arm, ich erlitt Trübsal, der Verzweiflung wert, o des gepeinigten Weibs Unglücksbrut, unbeklagt fahr hin und der Vater und alle verderben. Die Amme. O weh mir, unseligen Weh, hat der Vater gefehlt, was verbrachen an dir auch die Söhn, auch sie hassest du? Wehe mir, Kinder, ein Unglück ahn ich, das euch droht, graus ist der Könige Mut, selten zurückweicht er und herrscht dann wieder gewaltiger, und es wendet sich schwer der beleidigten Zorn. Besser an Gleichheit wird das Leben gewöhnt. Mir sei es vergönnt, ob nicht glanzvoll, doch auf sicherem Pfade zu altern. Denn des mäßigen Nahm hebet sich siegreich vor erstem empor, und beschränkter Genuss ist auf Erden das Best, aber unmäßiges Glück sterblicher währt nicht dauernde Zeit und größeres Weh, wenn der Gottheit Zorn ihm entflammete, bringt es den Männern. Der Chor eilt herbei. Ich vernahm sie, die Stimm, ich vernahm das Geschrei der unglücklichen Kolcherin. Wird sie nicht ruhiger? Die Amme in Schmerz versunken schweigt. O sage, Greisin, denn am Tor hört ich im Palast jetzo das Wehklagen und, o Weib, nicht erfreut mein Herz solche Bekümmernis, welch ergriffen das Königshaus. Die Amme. O, es ist nicht mehr, sein Segen entschwand, ihn fesselt die fürstliche Jungfrau, und die Herrin verzehrt im Gemache daheim ihr Leben, den Gram von der Freundinnen keiner getröstet. Medea drinnen. Weh mir, daß die himmlische Flamm herflammt auf mein Haupt. Was schau ich das Licht? Weh, weh mir, im Tod will ich endigen, will abwerfen die Bürde des Lebens. Der Chor, Strophe, hörtest du, o Zeus, und du, Erd, und du, Licht, wie das unselige Weib laut ausklagt ihre Betrübnis, o Törin, wie zeucht unmäßig Verlangen dich nach dem Gatten und beschleunigt den Tod, der fern war. Nicht flehe du solches, hat der Gatte sich ein neues Gemahl erkoren, schwer zürne du nicht ihm darum, Zeus wird, was er tat, dir rächen, nicht traurum ihn so schmerzlich, der dir einst vermählet ward. Medea drinnen. Mächtige Themis und Here, du Artemis, schaut, was ich leide, mit gewaltigem Eid band ich ihn ehmals, den verhaßten Gemahl, daß ich ihn und die, die zum Weib er gewählt, anschaute zerfleischt in dem eignen Palast, die Verwegenen, welch also mir getan, Vater, Geburtsland, euch floh ich so schnöd, und den Bruder erwürgt ich mit eigener Hand. Die Amme. Hört ihr, was sie sagt? Themis, der Helferin, Schutz flehet sie an, und Zeus, der vernimmt, sterblicher Eidschwür, und sie rächet. Nein, es wird niemals der Gebieterin Zorn sich mit mäßiger Rache begnügen. Der Chor. Gegenstrophe. Dass sie uns es vergönnt, ihr Auge zu schauen, zu uns tretend und der Tröstungen laut vernähme, ob er dämpft den flammenden Ingrimm und das strebende Herz besänftigt. Fern sei es, dass ihrer Freunde nicht denke die Freundin. Gehe denn und herführe sie aus dem Palast und sage das Freundeswort ihr. Eil, eh drinnen ihr Rachgeist gefrevelt, denn es dringet machtvoll auf sie an, der Gram. Die Amme. Ich will gehen, doch fürcht ich, es achtet mein Wort die Gebieterin nicht. Mit der Löwin Blick, die die Jungen bewacht, starrt wild ihr Aug auf die Sklavinnen, wann eine sich hinwagt und zu reden erkühnt. Schalt aber ein Mann töricht die Vorzeit und vergeblich bemüht, er irrete nicht, denn bei Tanz und Fest und fröhlichem Schmaus haben Gesänge die Vorfahren erdacht, die das Leben erfreuen mit lieblichem Laut. Doch stygischen Gram sterblicher hat noch keiner mit Liedern und vielseitigem Klang uns heilen gelehrt. Drum raffet Geschlecht auf Geschlecht Tod hin und grauses Geschick, sie zu bannen hinweg von dem Menschengeschlecht durch Gesang frommete. Doch fröhliches Mahl mag entbehren, wo Lied und Zither getön, denn mit Wonne berauscht ja der sterblichen Herz schon die winkende Fülle des Festes. Sie geht in den Palast. Der Chor. Ich vernahm einen Laut viel seufzenden Gestöhns. Hell aufklaget sie und verwünscht des Ehebetts ungerechten Verräter. Hoch in den Himmeln ruft die Gekränkte dich, Zeuskind Themis, der Eideschutz, die sie gen Hellas herübergeführt, nachtende Wog hindurch und hindurch des unermeßlichen Meers Tor. Medea tritt auf. Ihr Frauen von Korinthos, seht, ich komm heraus, damit ihr mich nicht tadelt. Viele sind berühmt geworden vor den Augen die der Vaterstadt, andere bei Fremden. Aber wer stets rastete, tatloser Feigheit schimpfe, mag er nicht entgehen. Gerechtigkeit zwar wohnet nicht im Menschenblick, wenn, wer noch nicht erforschet eines Mannes Herz und ungekränkt, beim ersten Anblick schon ihn hasst, doch auch der Fremdling füge willig sich der Stadt, zu der er kam, und selbst den Bürger lob ich nicht, der andere plagt mit trotziger Unbeugsamkeit. Mir hat ein hoffnungsloses Schicksal, Teure, das Herz verwundet. Hin ist alles, seinen Reiz verlor für mich das Leben, und mein Wunsch ist tot. Denn der, von dem ich alles Glück erwartete, der zeigte sich der Männer schlimmsten, mein Gemahl. Von allem rings, was Leben hat und einen Geist, sind wohl wir Weiber das unseligste Geschlecht. Mit unermeßlichen Gaben muß man sich zuerst den Ehegemahl erkaufen, und ein schlimmeres Unglück wie dies annehmen muß man einen Herrn. Dann ist das große Wagstück, ob ein Biedermann gewählt ward und kein Böser, denn es bringet Schmach, Trennung den Weibern und Verschmähung des Gemahls. Freit gar die Frau in neue Sitt und neu Gesetz, dann müßte die unkundige Prophetin sein, zu wissen, welch ein Schicksal ihr beschieden ist. Doch wann wir hierin glücklich uns bemüheten und willig unser Ehgemahl mitträgt das Joch, dann ist das Leben neidenswert, sonst lieber Tod. Auch mag der Mann, wenn häuslicher Verdruß ihn quält, hinaus zu einem Freunde, der mit ihm erwuchs, sich retten und des Busens Qual besänftigen. Die Gattin darf nur schauen in das eigne Herz. Es sprechen zwar die Männer, fahrlos lebten wir daheim, indes sie eilten in die heiße Schlacht. Sie irren sich, drei Schlachten wollt ich williger bestehen, als einmal Mutter werden. Doch mein Geschick, o Freundin, gleicht dem deinen nicht. Du hast hier deine Vaterstadt, dein Vaterhaus, Fülle des Genusses, freundlicher Gespielen Kreis. Ich bin verlassen ohne Vaterland, beschimpft von jenem, der mich fortgeraubt aus fremder Flur. Nicht Mutter oder Bruder ist hier oder Freund, kein Hafen, der aus dieser Not mich rettete. Wohlan, gewährt ihr dieses Einzige mir nur, wenn ich mir Hülf ersinne, wenn es möglich ist, den Gatten für dies Ungemach zu züchtigen und den, der ihm das Mädchen gab und dieses selbst, dann schweiget. Wohl in anderem ist furchtsam das Weib und feig zum Kampf und einen Mordstahl anzuschauen. Doch ward des Ehebettes Recht beleidiget, dann ist auf Erden kein Gemüt blutgieriger. Der Chor. Vertrau uns, denn du strafest billig den Gemahl, Medea. Mich befremdet dein Wehklagen nicht. Dort aber kommt auch Kreon, dieses Landes Herr, gewiss, dir neuen Ratschluss zu verkündigen. Kreon tritt auf. Dir, du Ergrimmte, welche dem Gemahle zürnt, Medea, ich gebiete dir, aus dieser Stadt zu weichen mit der Kinderpaar, die du gebarst. Nicht rat ich dir zu säumen, ich bin's, der gebeut, und will zurück nicht eher kehren zum Palast, bevor ich dich aus meiner Stadt umkreise trieb. Medea. Weh, weh, so trifft uns rettungsloser Untergang, denn alle Segel aufgespannet hat der Feind und nirgend ist ein Ausweg aus dem Ungemach. Doch will ich dich befragen, ich schwer Leidende, warum vertreibst du, Kreon, mich aus deiner Stadt? Kreon, ich fürchte, denn was sollt ich es verheimlichen, du stürzest meine Tochter in unendlich Leid. Viel stimmt zusammen, welches mich dies ahnen lässt. Klug bist du und viel Unglück zu erregen schlau. Dann kränkt dich schmerzlich deines Ehgemahls Verlust. Auch drohest du, wie Boten mir verkündigen, dem Schwiegervater samt dem Eidam und der Braut Unheil. Es zu verhüten, Weib, bin ich bedacht, viel besser, dir ob solcher Tat verhaßt zu sein, als, wenn ich mich erweichen ließ, drauf Herzeleid. Medea, o wehe mir! Nicht nun zuerst, schon öfters trug mich, König, was unfehlbar schien und stürzte mich in große Not. Nie müßt ein Mann, wohlkundig menschlicher Natur, allzu besorgt ausbilden seiner Kinder Geist, denn andres zu verschweigen, schon dadurch allein, daß Mus er liebt, erreget Haß der weise Mann. Dann, wenn er Gutes ausgedacht, scheint törichten, was er erfand, unüberlegte Neuerung, die aber sich einbilden, auch etwas zu sein, verschreien ihn, sobald er sich erhebt im Staat. Mir selber wurde solcherlei Schicksal zuteil. Der Tor verwünscht mich, weil ich nicht so bin wie er. Die andern neiden, und ich weiß doch wenig nur. Du auch besorgest irgendein Unglück von mir, o Kreon, ich bin nicht die Frau, sei unbesorgt, die wider königliche Herrscher sündiget, auch tatest du nicht Böses mir, du gabst dein Kind dem Manne, der dir wohlgefiel, den Gatten, ja, den hass ich, doch du handeltest untadelhaft. Glaub, meinen Neid erwecket nicht dein Wohlergehen. Vermählt euch, lebt in Freuden, nur im Lande lasst forthin mich wohnen. Ob ich auch Unrecht erlitt, ich schweig und werde Mächtigern nicht widerstehen. Kreon. Schön klingt, was du geredet, doch in meiner Brust regt sich die Ahnung, daß du auf Verderben sinnst. Darum vertrau ich minder noch dir als zuvor. Denn wer in raschen Zorn entbrennt, Weib oder Mann, ist leichter zu vermeiden als wer schweigt und sinnt. So fleucht denn ohne Säumen, rede mehr kein Wort, denn dies ist fest beschlossen und durch keine List bleibst du die Feindin meiner Ruh in dieser Stadt. Medea, sich vor ihm zur Erde werfend, bei deinen Knien, bei deiner jüngst Vermählten, Kreon, du sprichst in den Wind, mich überreden wirst du nie, Medea, fort treibst du mich und achtest auf mein Flehen nicht, Kreon, du bist ja mir nicht teurer als mein eigen Haus. Medea, o Vaterland, wie denk ich jetzt an dich zurück, denn du bist nach den Kindern mir das Teuerste. Ach, ach, die Lieb ist menschlichem Geschlecht ein Fluch. Kreon, Fluch oder Segen, wie das Schicksal es verhängt. Medea, Zeus, du erkennst, wer dieses Unheils schuldig ist. Kreon, von hinnen Tören, mache mich der Sorgen frei. Medea, ich schweb in Sorgen und bedarf nicht neuer noch. Kreon, flugs treiben dich die Diener mit Gewalt hinaus. Medea, wie? Nein, nicht also, Kreon, sieh, ich flehe dir. Kreon, du wirst beschwerlich werden, wie es scheint, o Weib. Medea, Ich werde fliehen, abwenden, wollt ich dieses nicht. Kreon, was widerstrebst du also und verweilest noch? Medea, nur diesen Tag noch gönne mir hier zu verziehn, dass ich bedenke, welchen Weg ich nehmen soll und ob sich eine Zuflucht meinen Kindern weist, denn ihr Erzeuger kümmert sich ja nicht um sie. Erbarm dich ihrer, bist du doch auch Vater, hast auch Kinder, sei barmherzig, die Natur gebeut's, nicht meinetwegen ängstet mich die Flucht, dass sie mit mir ins Elend sollen, das bewein ich nur. Kreon, mein Sinn ist nicht unmenschlich nach Tyrannenart, aus Scheu und Mitleid schadet ich mir öfter schon, auch jetzo fehl ich wieder, ich erkenn es, Weib, doch sollst du dies erlangen, aber merke wohl, erblickt dich morgen Hyperions Fackel noch und deine Kinder im korinthischen Gebiet, stirbst du, es ist gesprochen und ein wahres Wort, jetzt bleibe, wenn du bleiben musst, den einen Tag, heut wirst du nicht vollbringen, was ich fürchtete. Er geht. Der Chor. Unglückliches Weib, weh, weh, wie umringt bist du von Trübsal. Wo fliehest du hin? Welch gastfreundliches Haus, welches Gefild ist der schwer leidenden Zuflucht in der Not? In unwegsame Flut des Verderbens hat itzt dich ein Gott, o Medea, geworfen. Medea, Unglück bedrängt mich überall, wer leugnet das? Doch also soll's nicht enden, trauet meinem Wort, noch steht den Neuvermählten mancher Kampf bevor und dem verwandten Könige kein leichter Schmerz. Glaubst du, mit schmeichlerischer Rede lädst ich ihn umsonst und dacht an Vorteil nicht und Hinterlist? Kein Wort verlor ich, fasste dann nicht seine Hand, Torheit verblendet, aber den Korinthier. Fruchtlos war all mein Sinnen, wenn er aus dem Land hinweg mich trieb, er aber lässt noch diesen Tag mich hier, an dem ich meiner Feinde drei hinab zum Hades sende, Vater, Braut und Bräutigam. Viel Wege stehen mir offen, sie zu züchtigen, dass ich nicht weiß, Freundinnen, was ich wählen soll. Flammig der Braut ihr Königshaus in Feuer auf, durchstoß ich ihr die Leber mit geschliffenem Stahl? Nur ein Gedanke ist schrecklich, wenn man mich ergreift, indem ich durch den Palast schleich, auf Mord bedacht, im Tode dann den Feinden ein Gespött zu sein. Am sichersten ist jener offene Weg für mich, dass ich am besten kundig bin, der Tod durch Gift. Wohlan, sie sind gemordet. Welche Stadt empfängt mich nun? Welch edler Gastfreund öffnet mir sein Land und Haus und birgt den Leib der Flüchtigen vor Feindeswut? Niemand. So will ich harren hier noch kurze Zeit, ob irgend Hülf und eine Zuflucht mir erscheint. Dann mach ich schlau und schweigend zu dem Mord mich auf, treibt aber hülflos Missgeschick mich hier zurück, greif ich zum Schwert und wäre tot mein eignes Los. Ich morde sie und wage selbst das Äußerste, denn wahrlich, bei der Göttin, die vor allen ich am höchsten Ehr und Auserkor zur Helferin, in meines Herdes Tiefung wohnt sie. Hekate, freun soll der Frevler keiner sich, die mich betrübt. Qual sei die Hochzeit ihnen und Verzweiflung, Qual diese Anverwandtschaft, Qual auch meine Flucht. Wohlan, wohlan, nun scheue nichts, was du vermagst, Medea, Sinn auf Rache, häufe Trug auf Trug, versuch das Ärgste, guten Muts bedarf es jetzt, du siehst dein Unglück, Hohngelächter darfst du nicht, den Sisyphaion werden und der neuen Braut. Du weißt dich edlen Vaters und des Helios Abkömmlingin, und überdies gab allen Frauen Naturgesinnung, welche Gutem widerstrebt, doch alles bös auskünstelt mit geübter List. Sie bleibt traurig im Hintergrunde des Vorhofes stehen. Der Chor. Strophe. Zu der heiligen Quelle zurück ergeust der Strom sich, recht und alles hat sich hienieden verkehrt. Männer, Gemüter erfüllt Arglist und treulos sind die Götter geworden, aber Ruhm kränzt unsere Tage hinfort mit wechselnden Kränzen. Ehre naht auch euren Töchtern nun, ihr Frauen, förder belastet der Ruf nicht mehr mit Schmach die Weiber. Gegenstrophe. Vorweltlicher Musengesäng ertönen nicht mehr förderhin vom treulosen Frauengeschlecht. Warum gab nicht unserem Geist auch holdselige Leiergesänge Phoibos, der Liederkönig? Getönt hätt ich dann Wechselgesänge Männer eurem Geschlecht, die lange Zeit gewährt, vieles von unserem Los und der Männer tun zu singen. Zweite Strophe. Hinweggeschifft bist du vom Vaterlande, Liebe verblendet die Seel, und das Doppelgeklipp des Pontus durchflogen, bewohnst du nun die Fremde des Männerlosen, Ehbettes Genossen klagend, o Arm, und getrieben wirst du schmachvoll in das Elend. Gegenstrophe. Hinschwand des Eidschwurs ungebrochne Treue, Scham ist dem großen Achaja geraubt, sie entflog zum Himmel. Dir winkt kein Vaterhaus, Unglückliche, aus den Stürmen, hin ist des vermählten Liebe, ein mächtiger Königskind hat dich, Schwache, besieget. Jason tritt auf, Medea, der Chor. Jason. Nicht jetzo erst erkannt ich's, öfter sah ich schon, ein unbezähmbar Übel ist des Zornes Wut. Dir auch ward diese Heimat und dies Haus vergönnt, wenn du der Herrscher Machtgebot folgsam ertrugst, um leere Wort entbehrest du nun Land und Schutz. Mir ist es zwar gleichgültig, ob du nimmermehr aufhörst zu sagen, Jason ist der schlimmste Mann, doch was du jüngst dem König auch gedrohet hast, sei froh, dass nur Verbannung dich dafür bestraft. Stets eifert ich, der zornigen Beherrscher Grimm noch abzuwenden, daß sie dich hier duldeten. Du aber kommst von deiner Torheit nicht zurück, schlimm redend von dem König, drum verjagt er dich. Doch jetzo auch nicht müde, Freunden beizustehn, komm ich, o Weib, auf euer Wohlergehn bedacht, damit du mit den Kindern nicht hülflos und arm entfliehen mußt. Viel Übel zeucht allein der Bann mit sich. Du magst mich immer hassen, dennoch kann ich nimmermehr feindselig dir gesinnet sein. Medea, o Memme, denn nicht anders nennen kann ich dich als mit dem schlimmsten Namen der Unmännlichkeit. Du kamest zu uns, kamest du, den jeder hasst, die Götter, ich und aller sterblichen Geschlecht. Das ist fürwahr nicht Mut und nicht Großherzigkeit, ins Angesicht zu schauen dem gekränkten Freund. Nein, menschlicher Gebrechen allergrößtes ist das, Unverschämtheit. Dennoch ist dein Kommen gut, denn dich mit Schmähung überhäufend werd ich mir das Herz erleichtern, während dich mein Wort betrübt. Zuerst denn hör itzt meines Unglücks Anbeginn. Ich habe dich errettet, die Hellenen sind mir Zeugen, die das Argo-Schiff samt dir empfing, als du gesandt warst, Joche, feuerschnaubender Stier anzutreiben und die Todessaat zu streuen, den Drachen, der das goldne Vlies umringelnd sich in viel gewundenen Ringen schlaflos hütete, erschlug ich, und der Hoffnungsstrahl fiel in dein Herz. Selbst dann verratend Vaterhaus und Vaterland, schifft ich zum pelionischen Iolkos her mit dir, o Jason, harmlos lieb dich, Törin, dich. Bereitet auch dem Pelias qualvollsten Tod von Tochterhänden und benahm dir alle Furcht. Das mir verdankend, o der Männer Bösester, verrietst du mich und wähltest dir ein ander Weib, da Kinder du erzeuget. Wärst du kinderlos, dann könnt ich dir verzeihen, dass du mir entsagst, und hin ist Eid und Treue. Was gedachtest du? Die Götter, so einst walteten, sind keine mehr? Oder ist den Menschen neues Recht verkündiget? Denn, dass du mir nicht redlich schwurest, fühlst du wohl. Ach, meine Rechte, die du oft ergriffen hast, und dieses Knie, vergebens wurde dir befleckt von einem Frevler, und die Hoffnung schwand dahin. Wohlan, ich will dich fragen, wie man Freunde frägt. Ich hoffe nicht ein glücklicheres Los von dir. Nein, nur beschämen soll dich, was du hören wirst. Wohin entweichen soll ich? Zu des Vaters Haus, zum Vaterlande, das ich dir verratend floh? Zu Pelias unselgen Töchtern? Herrlich traun, empfingen die mich, deren Vater ich erwürgt. Das ist mein Schicksal, väterlicher Freunde Hass verschuldet ich und neue, so ich mir erwarb, sind auch mir Abhold, denn ich opferte sie dir. Vor vielen Helleniden hast du mich beglückt für meine Wohltat, würdig der Bewunderung und treu ist dieser Gatte der Unglücklichen, auf sich deutend. Wann ich verjagt aus diesem Reich nun fliehen muß, verlassen mit verlassenen Kindern ohne Freund, ein schöner Ruhm dem Vater am Vermählungstag, die Söhn als Bettler irrend und die Retterin. O Zeus, ob Gold verfälschet sei, des haben wir untrügliche Kennzeichen, welche du verliehn. Doch warum hast du, Frevler zu erkennen, kein Merkmal den Leibern aufgedrückt der Sterblichen? Der Chor. Furchtbar und kaum versöhnlich zürnet Freund und Freund. Jason. Kein schlechter Redekünstler scheint es, muß ich sein, muß wie im Meer ein wohlgeübter Steuermann mit straff gespannten Segeln rasch, o Weib, entfliehn der Rede Wut, mit welcher du mich überfällst, so wisse, weil du deine Gunst so höchlich rühmst, ich meine, Kypris habe mich damals im Meer allein geschützt von Göttern und von Sterblichen. Scharfsinnig bist du, aber nicht bekennen willst du dies, das mich zu retten, dich der Liebesgott gezwungen einst mit unvermeidlichem Geschoss. Doch nicht genau ergründen will ich deine Tat. Wie immer du mich rettetest, ich danke dir. Nun aber werd ich zeigen, dass du Größeres als du gegeben wiederum von mir erlangt. Zuerst bewohnst du Hellas für barbarische Gefild und hast hier menschliches Gesetz gelernt und nach dem Recht zu leben, nicht nach Tyrannei. Dann haben alle Griechen dich für weis erkannt und Ruhm erwarbst du, immer an den äußersten Erdgrenzen hausend, wurdest du niemals genannt. Ich nun, und ob von Golde nicht mein Haus erglänzt und nicht orphäisch tönet meiner Muse Lied, ist nur mein Schicksal weltberühmt, bin ich vergnügt. Sei denn von meinen Taten dies, Medea, dir erwidert. Du begannest ja das Wortgefecht, weil aber meine Königsbraut dich so empört, so zeig ich dir, dass Weisheit hier mich leitete und dass ich, mich beherrschend, großen Freundesdienst dir leistet und den Kindern. Höre mich nur an. Als ich vom Land Iolkos hierher wanderte, verwickelt in manch hoffnungsloses Ungemach, welch glücklichere Rettung fand ich wohl, als hier des Königs Kind zu freien, ich Geächteter, nicht, wie du mich beschuldigst, deiner Liebe satt und von Begier zu einer jungen Braut entflammt, noch lüstend zu vermehren meiner Kinder Zahl. Mir genügen die Erzeugten und ich liebe sie. Nein, dass wir, was das Größte ist, hier ehrenvoll und frei von Mangel lebten, denn das wußt ich wohl, den Dürftigen flieht eilig jeder Freund, und dass ich unsere Söhne erzöge, Fürstenkindern gleich, auch Brüder zeugend, Söhnen, welche du gebarst, wollt ich in eins verschmelzen, doppeltes Geschlecht und glücklich sein. Mehr Kinder sind ja dir nicht not, ich aber wollte frommen durch das künftige Geschlecht dem schon Geborenen. Ist dies schlechter Rat? Das sagst du schwerlich, aber dir gehässig ist mein Weib nach Art der Frauen. Bleibt der Ehebund nur ungekränkt, dann meinet ihr, sei alles gut. Doch stört ein Unfall irgend die Vereinigung, dünkt euch das Best und Schönste, das Feindseligste zu sein. Es mußt auf anderem Wege sich der Mensch Nachkommen schaffen, ohne das Geschlecht der Frauen, dann drohete kein Missgeschick den Sterblichen. Der Chor. Jason, zwar hast du deine Rede schön geschmückt, doch scheinst du, ungern sagen wir, was dich verdrießt, so dein Gemahl verratend, nicht gerecht zu sein. Medea. Viel anders, denn so manche war ich stets gesinnt. Mir hat der Mann, der künstlich Ungerechtigkeit verschönert, aller Strafen härteste verdient, Unrecht in Recht umwandelnd durch sein glattes Wort, wagt er zu freveln, echter Weisheit ungetreu. So hüll auch du dich, Itzo, nicht in guten Schein kraftvoller Rede. Nieder schlägt ein Wort dich ja. Du musstest, wenn du redlich warst, mich vor der Tat erst überredend, Freunden nichts verheimlichen. Jason. Schön würdest du behülflich mir gewesen sein, hätt ich die Ehe dir entdeckt, da selber jetzt du deines Herzens Ingrimm nicht zu zähmen weißt. Medea. Das war es nicht, nein, Liebe der Barbaren schien für deines Alters Tage dir nicht ehrenvoll. Jason. Dies glaube nur, nicht Frauenliebe trieb mich an, als ich die königliche Tochter mir erkor. Nein, wenn ich's wiederholen muß, erretten wollt ich dich und deine Kinder. Darum trachtet ich nach königlichen Söhnen, einst des Hauses Schutz. Medea. Nie sei mein Schicksal traurige Glückseligkeit, noch Macht und Ehre, welche mir am Herzen nagt. Jason. Gewiß, du flehtest anders, wenn du weiser wärst. Nie scheine dir das Gute kummervoll zu sein, noch dünke dich unglücklich, wann du glücklich bist. Medea. Wohl, höhne nur, denn eine Zuflucht hast du ja, ich aber muß verlassen, aus dem Land entfliehen. Jason. Du selbst erwähltest solches dir, nicht andre Schild. Medea. Was tat ich, freit ich treulos einen fremden Mann? Jason. Gottlose Flüche, fluchtest du dem Königsstamm. Medea. Fluch hat auch mich getroffen in des Gatten Haus. Jason, nicht länger werd ich hadern mit dir diesen Streit, jedoch bedürfen unsere Kinder und du selbst auf deiner Flucht der Schätze, so ich mir erwarb. Dann red, ich werde geben dir mit voller Hand auch Zeichen an Gastfreunde, dass sie hold dir sein. wenn du auch dies verschmähest, töricht bist du dann, doch hörst du auf zu zürnen, hart ein besser los. Medea, nicht deiner Gastfreund einer soll Medeen schauen, noch will ich des empfangen, was du geben magst. Des bösen Mannes Gabe bringt niemals Gewinn. Jason, so ruf ich denn die Himmlischen zu Zeugen an, daß alles, was euch frommet, ich verleihen will. Doch dir gefällt das Gute nicht, Halsstarrige, du stößest von dir Freundeshuld, so büße denn. Er geht. Medea, geh nur, die Sehnsucht nach der jungen Braut zerreißt dein Herz, verzeuchst du länger hier vor dem Palast, führ heim sie, doch die Gottheit steh mir bei, vielleicht verwünschest du das Hochzeitfest, wann du's vollbracht. Der Chor, Strophe. Eroten, die über das Maß verirrten, niemals haben sie Ehre verliehen, noch Ruhm den Sterblichen, aber bescheidne Lieb ist anmutsvoll, wie der himmlischen keine. Nimmermehr, o Herrscherin, send auf mich den sichern Pfeil in Begier getaucht, herab von goldner Armbrust. Gegenstrophe, mich freue der mäßige Wunsch der Götter, holdestes Geschenk. Nimmer entflamme zu rechtendem Zorn, unersättlicher Zwietracht mein Gemüt, wenn andere Huld der Gemahl sucht, Kypris macht. Nein, ruhige Liebe dem Volk erweckend, wähl ihr göttlicher Scharfsinn die Frauen den Männern. Zweite Strophe. Heimische Flur, väterlich Haus, o möge dir nie mir mangeln, das verlassen ich hin, durchs wild verschlungene Leben walte. Gipfel der Kümmernis, in den Tod will ich gehen, bevor mir dieser Tag anbreche, denn über die Trübsal geht nichts, wann wir beraubt wurden des Vaterlandes. Gegenstrophe. Selber ich saß, höret es nicht von anderen nur erzählen, denn es jammerte dein, der Lande keins, der Freunde keiner, die so unendlich litt, unbejammert verderbe, wer zu retten säumt die Freund, unentweiheten Gemütsschranken öffnen der Not. Nie werd ich dem Mann vertrauen.